hundert Euren Liter. Wohlan, jetzt wird es mehr als Flamm, so schön den Tagflamm auf der Sand. Ein Mann, ein Hund, ein Mann, ein Hund. Das zu dem Kampf für Deutschland.